sehen, die Blinden, die glauben, was sie sehen, und die Tauben, die glauben, was sie hören. Hier ist ein Schild.